Ein beschissener Rap hat mich noch nie interessiert. Ich hab damals mit 19 den Bullen geschmiert. Du hast Musik studiert und willst dich jetzt mit mir messen. Doch dein verschissenes Album hab ich schon längst vergessen. Mein erstes Album war ein Meilenstein und geht eines Tages in die Geschichte ein. Ich hab's alleine gemacht und mir nix bei gedacht. Und auf einmal hab ich Fans in jeder deutschen Stadt. Ich bin das ganze Paket und nur die Eintagsfliege. Dein Schwanz ist von dir weg, er hatte andere Ziele. Du Spast bist nichts wert, ich töte dich umsonst. Ich komm in der Nacht und verbrenne dich wie Holz. Jeden meiner Texte schreibe ich aus Stolz, weil sich außer mir hier kein anderer traut. Ich überspanne den Bogen, bis die Sehne reißt. Denn ihr Nutzen seid der Inbegriff von Hass und Neid. Wer will nen Cut im Gesicht, wer ist härter als ich? Du denkst, du wärst so cool und könntest rappen wie ich. Du bist ne Frau, die sich heimlich die Eier rasiert. Du bist mein Feind, weil du einfach meinen Style kopierst. Wer will nen Cut im Gesicht, wer ist härter als ich? Du denkst, du wärst so cool und könntest rappen wie ich. Du bist ne Frau, die sich heimlich die Eier rasiert. Du bist mein Feind, weil du einfach meinen Style kopierst. Ich bin hier pervers und muss dir zeigen, wo der Hammer hängt. Weil wegen mir jetzt deine gottverdammte Olle flennt. Junge, halt einfach dein Maul, denn sie wollte es auch. Nur ein Blick reicht und die Frau zieht sich aus. Was guckst du mich so schwul jetzt von der Seite an? Sehe ich vielleicht so aus, als hätt's mir leid getan? Schreib weiter deine Texte, ich nehm dich nicht ernst. Ich zerreiß dich in der Luft mit einem einzigen Vers. Ab heute sind wir Gegner und ich schlag dich kaputt. Also ruf einfach durch, wenn dir die Schnauze juckt. Das ist Thor Steiner Style mit Blut und Schweiß. Du tust sogar dem Penner unter der Brücke leid. Mein Rap hat es geschafft, er zieht durchs ganze Land. Deine schwulen Texte wurden durch Zufall verbrannt. Schau in die Nacht, in der mein Adler thront. Denn das hier ist mein Revier bis zum Tod. Wer will nen Cut im Gesicht, wer ist härter als ich? Du denkst, du wärst so cool und könntest rappen wie ich. Du bist ne Frau, die sich heimlich die Eier rasiert. Du bist mein Feind, weil du einfach meinen Style kopierst. Wer will nen Cut im Gesicht, wer ist härter als ich? Du denkst, du wärst so cool und könntest rappen wie ich. Du bist ne Frau, die sich heimlich die Eier rasiert. Du bist mein Feind, weil du einfach meinen Style kopierst. Hier.